Runequest, Cthulhu, Sturmringer und Gloranta. Seit 25 Jahren unterstützt die Runequest-Gesellschaft die Klassiker der internationalen Rollenspielszene. Und wie jedes Jahr waren wir dazu mit einem Stand auf der Spielemesse in Essen vertreten, standen für Fragen bereit und boten unsere Bücher feil. Unsere Erfahrungen auf der Spiel 2016 besprechen wir heute in Questlog, dem Podcast der Runequest-Gesellschaft. Herzlich willkommen zu Episode 2 von Questlog, dem Podcast der Runequest-Gesellschaft. Und herzlich willkommen, das sagen wie immer ich bin der Olli. Und der André, hallo. Hi André. Wir wollen heute über die Spielemesse sprechen, an der wir alljährlich einen Stand haben. Seit 1993, jedes Jahr auf neue. Und die erste Frage, die sich so nach einem Gespräch, nach einer Messe aufdrängt, ist eigentlich, André, wie geht's dir? Mir geht's eigentlich ganz gut. Der Schlafmangel von der Messe ist jetzt nachgeholt. Morgens als erstes am Stand sein und abends als letzter weg, nachdem ein Kunde mehr da ist, den man beraten muss. Ist dann doch sehr lange Tage auf der Messe. Das stimmt. Ich weiß noch, letztes Jahr hat Magen-Darm uns dahin gerafft. Dieses Jahr ist es Gott sei Dank bei einer kleinen Erkältung geblieben, da es ziemlich zugig wurde bei unserem Stand. Ja, durch die neue Gangführung und die weiter aufgemachten kleineren Hallen in der Messe ist das zwar übersichtlicher geworden, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Wärme der ganzen Kunden sich auch mehr in den Hallen verteilen. Es hat sich also nicht ganz so aufgeheizt. Ja. Die Klimaanlage lief durchgängig relativ stark. Lief genau in unsere Richtung, hatte ich so den Eindruck. Ja, man hat einen leichten Durchzug halt die ganze Zeit über gehabt. Also mich hat es dieses Jahr verschont. Ja, wunderbar. Tut mir leid, dass es dich erwischt hat. Doch, so nur ein bisschen. Alles in Ordnung. Deswegen klinge ich auch ein wenig nasal, aber das wird schon. Ich würde sagen, wir machen mal ein kleines Resümee. Fangen wir mal an. Mittwoch, der Aufbau. Du hattest deinen Wagen wieder vollgepackt, warst pünktlich da und auch der Aufbau hat sich echt eingespielt. Letztes Jahr hatten wir fast denselben Aufbau wie dieses Jahr. Dieses Jahr haben wir mehr Dekomaterial dabei gehabt, vor allem für die neuen Produkte. Stimmt, du hattest so einen schönen Blickfang dahingestellt. Ja, richtig, ne? Das war auch so eine Sache für sich. Wir haben ja unsere üblichen Regale jetzt dabei. Die haben wir ein bisschen weniger genommen als die Jahre zuvor. Dafür haben wir jetzt mehr Tische, auf denen man die schönen neuen Bücher auch besser präsentieren kann. Okay. Und dafür braucht man eben auch einen Blickfang. Der Verein hat ja eigentlich kein richtiges Logo gehabt. Wir haben zwar zwischendurch mal verschiedene Schriftzüge gehabt für den Namen Runequest-Gesellschaft e.V. und haben dann von unserem englischen Bezeichnung von The Chaos Society hat uns ein Fan mal ein Logo gemacht. Aber das ist eigentlich auch nie irgendwie offiziell dauerhaft als das Logo des Vereins anerkannt worden. Und jetzt hat sich einfach so ergeben, dass wir den Schriftzug, den wir auf die aktuellen Runequest-Bücher packen, dass wir den jetzt einfach als aktuelles Logo nehmen. Genau in der Schriftart und in der Aufteilung der Buchstaben, wie es auf den Büchern ist, haben wir es jetzt eben als Plakat machen lassen. Das ist, denke ich, auch mal ein bisschen Corporate Identity. Und als den Blickfang, von dem du gerade sprachst, ja, eine römische Segmentata-Rüstung mit Helm und Kurzschwert auf einem schönen, präsentablen Gerüst stand auf unserem Tisch als Blickfang von der Ferne. Denn Rollenspielbücher verkaufen machen sehr viele Verlage in der Halle. Hm. Rollenspielbücher, die auf einem bronzezeitlichen Hintergrund basieren, wenige. Und das konnten wir dadurch auch ein bisschen herausstellen. Das stimmt. Auf jeden Fall sind einige stehen geblieben, haben das Teil mal kurz angegrabbelt oder fotografiert oder so. Oder nach dem Preis gefragt, genau. Dann kam auf jeden Fall das erste Highlight auch direkt beim Aufbau. Denn der Drucker kam vorbei und brachte uns die letzten Publikationen, die er fertiggestellt hat. Er brachte einen Vorausgucker dazu. Genau. Also die Sichtschirme waren in der Druckerei fertig, aber so knapp vorher fertig, dass die Spedition es nicht mehr geschafft hätte, mir die Bücher vor der Messe noch nach Hause zu liefern, dass ich die mitnehmen kann. Die ganzen Sichtschirme auf die Messe zu liefern, da hätte ich wieder ein Problem gehabt, die Sachen mit nach Hause zu nehmen. Also war der Drucker so nett, uns einfach mal 5 Kartons mitzubringen mit seinem Privatwagen, mit dem er sowieso auf die Messe gefahren ist. Das führte dann aber dazu, dass wir mit einer kleinen Ausnahme wirklich alles, was wir momentan produziert haben, auch am Stand hatten. Genau. Die einzige Ausnahme, was noch nicht fertig ist, das waren zum einen die ganzen Lederausgaben und zum zweiten der Schuber, den halt auch viele Teilnehmer am Crowdfunding mit vorbestellt hatten. Man muss sagen, der Schuber selber beinhaltet halt das Regelbuch und das Doppelset Abenteuerheft plus Sichtschirm, die wir beide einzeln am Stand zur Verfügung hatten. Aber das Bundle in einem Schuber kann momentan nicht ausgeliefert werden, weil der Schuber halt noch fehlt. Soll sich aber jetzt innerhalb dieser nächsten paar Tage jetzt endgültig fertiggestellt werden und hoffentlich, so Gott denn will und der Drucker will, nächste Woche bei mir angeliefert werden und dann können auch die restlichen Unterstützer beliefert werden. Also wir hoffen, dass Ende Oktober, Mitte November spätestens alle Unterstützer ihre unterstützten Produkte haben sollten. Ich lege meine Hand nicht ins Feuer für die Lederausgaben. Nein, ins Feuer. Es geht auf jeden Fall voran, die Sachen sind da und wir hatten die Sachen noch alle auf der Messe. Da nochmal vielen Dank für euer Verständnis. Unsere Idee war natürlich, die Sachen vorher an die Unterstützer zu schicken. Das hat jetzt leider terminlich nicht geklappt, aber wir mussten die Sachen auf der Messe am Stand haben. Da nochmal vielen Dank für euer Verständnis. Wir haben auf jeden Fall daraus gelernt und hoffen, dass die nächsten Produkte auf jeden Fall zeitiger am Start sein werden. Wir machen ja, die zukünftigen Produktionen werden ja in Anführungszeichen nur noch Bücher sein. Hardcover, Softcover, Hefte, was auch immer gerade anliegt. Es wird ja sich um keinen Schuber und keinen Sichtschirm mehr handeln. Das heißt, nichts mehr, was aufwendige Nacharbeiten erfordert, sondern nur noch etwas, was gedruckt und ausgeliefert werden muss. Ich denke, das wird deutlich besser klappen. Ja, ich hoffe das auch, aber auch dafür lege ich meine Hand nicht ins Feuer. Wird schon werden. Okay, dann kam der Donnerstag. Üblicherweise ein recht voller Tag, wo die meisten Neuheitenjäger auf der Messe erscheinen. Es tauchen Neuheitenjäger auf, wie du schon sagtest. Leute, die alles Neue abgreifen wollen, was alle Verlage vorher schon angekündigt haben. Kommen viele mit Zetteln in die Halle hinein, wo sie dann schon aufgeschrieben haben, bei welche Stände sie abklappern müssen, um ihre aktuellsten Sachen abgreifen zu können. Denn man muss leider auch natürlich sagen, dass viele Verlage, Rollenspielverlage wie auch Brettspielverlage, ihre Neuheiten manchmal genauso knapp auf die Messe bringen, wie wir es jetzt geschafft haben, und die dann mit limitierten Anzahlen von Boxen oder Büchern auflaufen. Es gab das ein oder andere Spiel auch auf der Messe, abgesehen von dem Rollenspielbereich mal, die tatsächlich im Laufe der Messe ausverkauft waren oder manchmal an einem Tag ausverkauft waren. Am nächsten Tag musste man dann schnell noch einen Kurierfahrer besorgen, der noch welche nachholt, irgendwie aus dem dezentralen Lager. Wobei man sagen muss, die Messe war auch dieses Jahr wieder sehr viel größer als die letzten Jahre und auch sehr, sehr gut besucht. Ich habe zwar noch keine offiziellen Zahlen, aber ich habe gehört, über 170.000 sollen da gewesen sein. Das heißt, von daher ist vielleicht der ein oder andere kleinere Brettspielverlag doch vielleicht überrascht gewesen von dem Ansturm. Ich habe auf jeden Fall meine geplanten Einkäufe auch direkt donnerstags erledigt und das hat soweit alles hervorragend geklappt. Gut, meine direkten Einkäufe, bei mir auf der Liste stand eigentlich nicht besonders viel, außer Mitbringsel für die Familie. Ging es halt hauptsächlich um neue Gloranta bzw. Rundquest-Sachen und Cthulhu-Produkte, sowohl bei Chaosium als auch bei Pegasus. Pegasus habe ich erst am letzten Tag geschafft, überhaupt hinzukommen. Aber den Chaosium-Sachen konnte ich so nebenbei mal machen, denn die hatten ja den Stand direkt nebenan. Direkt nebenan, ganz genau. Okay. Ja, Freitag war eigentlich kein besonderes Highlight, wobei für den Freitag war es auch relativ voll. Nicht so voll wie Donnerstag und Samstag, aber es war relativ gut besucht, fand ich. Wir hatten, wie du schon sagtest, die ganze Gangführung war diesmal ein bisschen anders, aufgrund, dass sie mehrere kleine Hallen noch dazugenommen haben. Die Gänge wirkten wieder breiter. Wir hatten ja schon mal das Phänomen, dass irgendwie die Hallen immer luftiger wurden, anscheinend weil auch Aussteller gefehlt haben im Laufe der Zeit. Das war unsere Einschätzung. Inzwischen dachte ich jetzt auch im ersten Blick schon wieder, ach, gehen wir schon wieder zum Trend, dass es weniger Aussteller werden. Nein, es wurden mehr Hallen aufgemacht. Dadurch sind die Aussteller etwas weiter verteilt worden. Und so konnten die Gangbreite hier und da auf jeden Fall besser gestaltet werden und etwas breiter werden. Der heißeste Tag bzw. der vollste Tag ist auf jeden Fall der Samstag. Ich weiß noch, letztes Jahr sagte der Kollege von Dice Tower schon, man erinnert sich mehr, wenn man von A nach B will, kriegt man zwischendurch durch die Massen so eine kleine Massage mit. Der Samstag ist der beste Tag, bei uns am Stand zu sein, denn hinter der Theke, nicht in den ganzen Menschenmassen verschollen. Das ist, wenn man irgendwelche Einkäufe machen will, noch mit irgendwelchen anderen Verlagen plauschen will oder was zu klären hat, das macht man am Donnerstag, Freitag oder zur Not noch am Sonntag, aber auf keinen Fall am Samstag. Samstag versteckt man sich schön hinterm Stand. Da waren auch viele Besucher da, wir konnten viel quatschen. Wir haben so einige Beratungen durchgeführt. Viele Leute kannten Rundquest halt noch von früher. Die sprachen zwar irgendwas von, ach, vor 30 Jahren habe ich auch mal gespielt. Okay, das sind jetzt gerade zwischen 25 und 20 Jahre nur her. Da verklärt dann ein bisschen die Erinnerung an die Vergangenheit. Ne? Die sprachen dann meistens von der letzten deutschen Ausgabe, die von 91 bis 95 erschienen. Aber die erinnern sich dran, haben dann gute Gefühle dabei gehabt, an die alten Zeiten zurückzubringen, haben sich dann die Unterschiede erklären lassen von der alten Edition zur neuen Edition oder auch, ich spiele jetzt DSA 5. Edition, was ist der Unterschied zu RuneQuest? Also solche Fragen kamen dann auch. Da ist dann mein Problem, dass mein letztes DSA, was ich gespielt habe, glaube ich, DSA 3 war. Und ich konnte da dann dementsprechend zwar die Vorzüge von RuneQuest, denke ich mal, herausstellen, aber konnte auf keine Details eingehen zu den DSA-Editionen, die ich nicht kenne. Sonntag ist dann eher der Tag, wo man denkt, okay, er geht noch bis 18 Uhr, aber eigentlich wäre auch schon schön, wenn mittags frei wäre, weil so dann ist man langsam, glaube ich, echt durch. Aber ich habe das Gefühl häufig auch, wenn ich dann relativ wenig geschlafen habe, also ich komme privat unter, wenn ich in Essen bin, und da sind wir halt mit 7, 8 Leuten in einer Privatwohnung, wo dann natürlich abends jeder seine Beute noch vorzeigt und dann wird gegenseitig mal geguckt, was hat der andere denn gekauft. Es wird abends dann auch wieder noch ein paar Sachen angespielt und man kommt dann doch deutlich selten vor Mitternacht ins Bett. Und da ja ich der Einzige bin, der am Stand arbeitet, sondern alle anderen einfach Spaß haben auf der Messe beim Einkaufen und Spielen. Wird dann auch zwar früh aufgestanden, aber wo ich dann lieber gleich los will und auf zum Stand, wird noch gemütlich gefrühstückt und geplauscht und ja, und das führt dann dazu, dass wenn die 2 Stunden einplanen zwischen Aufstehen und Dasein, ich aber um 9 Uhr schon da sein muss, dass wir dann eben auch schon halb mitten in der Nacht aufstehen müssen, damit die alle ihr gemütliches Frühstück noch kriegen. Ja, genau, wo ich mir einfach dann liebst nur ein Brot schmieren würde und mitnehmen würde und auf dem Weg zur Messe essen würde und lieber noch eine Stunde länger schlafen würde. Aber nun gut, so ist es nun mal, das ist ganz praktisch. Richtig, und da hat man meistens am Sonntag schon langsam den Kaffee auf und will dann langsam auch nach Hause. Aber was ich mal sagen muss, viele Leute kommen auch wirklich über mehrere Tage und man kriegt häufig genug mit, ja, das ist noch toll, das überlege ich mir noch, wenn ich am Ende der Messe noch Geld über habe. Oder ja, das muss ich mir noch holen, aber das schleppe ich jetzt nicht, weil ich will noch durch mehrere Hallen. Ihr habt ja noch welche davon, dann hole ich mir die zum Schluss. Und das sind dann häufig auch Leute, die in den letzten 2 Stunden auf der Messe noch aufschlagen und dir dann noch einiges abkaufen. Und dann ist man doch froh, relativ spät erst einzupacken, weil man dann diese Leute noch befriedigen kann. Absolut. Ich habe mich auch sehr gefreut. Wir hatten noch Besuch. Der Stefan Ulysses war noch da, hat die Rutsche einmal mitgenommen mit dem Kommentar. Ich weiß noch nicht, ob ich es jemals komplett lesen werde, aber ich muss es mir ins Regal stellen. Fand ich sehr nett. Ralf Siedek von Fischkrieg war da, der das Spiel auch in sein Programm aufnehmen wird. Ich weiß gar nicht, ob es schon online ist, aber das kommt bestimmt bald. Und auf Tequilas Welt kommt auch bestimmt eine Rezi. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und was ich auch klasse fand, so wie letztes Jahr, waren die Kollegen von Dorp TV wieder bei uns am Stand. Ja, wir werden berühmt. Wir werden berühmt. Kommen ins Fernsehen. Dorp TV war letztes Jahr meine Erfahrung. Ich habe noch nie richtig vor der Kamera gestanden. Dies Jahr war ich, glaube ich, auch nicht besser als letztes Jahr. Also daran gewöhnt habe ich mich da immer noch nicht dran. Aber diesmal hatte ich Unterstützung. Lutz Reimers, unser Haus- und Hof- und Chefübersetzer, hat sich mit mir die Interviewarbeit geteilt. Und auch wenn wir manchmal nicht ganz auf die Fragen eingegangen sind, denke ich mal, kommt genug Informationen mal rüber, um einen besseren Einblick noch in unsere Arbeit zu zeigen. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Ich war zu dem Zeitpunkt gerade mal nicht am Stand, aber ich bin sehr gespannt auf die Aufnahme. Okay, das war dann die Messe. Wie ist dein Fazit? Was sagen wir? Von den Verkäufen her war es eigentlich, wir hatten ein kleines bisschen mehr erwartet oder erhofft eigentlich, ne? Naja gut, ich meine, viele Leute haben auch wahrscheinlich letztes Jahr nicht unbedingt mitbekommen, dass wir das Ganze relaunchen. Es gibt auch noch genug Leute in der Rollenspielszene, die nicht ständig auf irgendwelche Kickstarter oder Crowdfundings gucken. Und gerade weil wir es auf Startnext gemacht haben, ist das vielleicht auch ein bisschen untergegangen, die sonst nur in den Kickstarter abgrasen. Ja. Und die Reaktion von mehreren Leuten am Stand, ach, das gibt's wieder und ihr habt ja schon Supplements draußen, heißt, dass die nicht gut genug informiert waren, beziehungsweise wir nicht auf allen Kanälen aktiv genug, um es wirklich durch die ganze Szene zu tragen. Und dass diese Leute uns nicht auf der Agenda hatten, natürlich jetzt nicht sofort alle sofort zuschlagen und alles mitnehmen, war mir irgendwann dann auch klar. Auch für uns zum Lernen gut, dass wir halt im Vorfeld und auch im Nachfeld noch ein bisschen mehr trommeln müssen. Genau, Trommler ist gut, unsere Trommeln waren nicht groß genug. Ja, nach der Messe ist vor der Messe. Wir werden, denke ich mal, nächstes Jahr wieder am Start sein. Das wäre ja sonst, jetzt wird ja irgendwas fehlen. Ja, auf jeden Fall. Zusätzlich werden wir versuchen, nächstes Jahr im Frühjahr vielleicht auch auf der RPC anwesend zu sein. Das wird sich noch klären. Sobald es da was Neues gibt, sagen wir Bescheid. Mhm. Ansonsten, ja, sehen wir uns, denke ich mal, spätestens auf der nächsten Spiel. Und ja, auch da wieder mit eigenem Stand. Und auch da freuen wir uns wieder, wenn ihr vorbeikommt, guten Tag sagt, wenn ihr euch die Sachen anschaut, wenn sie euch gefallen, sagt's weiter. Ihr habt jetzt fast ein Jahr schon Zeit, schon mal reinzugucken in die Sachen, die wir da haben und dann auf der Messe eben auf aktuellen Stand zu kommen mit Neuheiten. Ganz genau. Ja, von daher würde ich sagen, war es das erstmal zu unserer Messe-Nachlese oder hast du noch ein Thema? Ich habe noch das Thema Abenteuerwettbewerb. Ja, hau raus. Ein Rollenspielsystem lebt davon, dass es gespielt wird. Wir haben momentan Quellenbände draußen, also eine kleine Regelergänzung, 2 Quellenbände und ein Abenteuerheft mit Spielleiter-Sichtschirm, in denen 2 Einstiegsabenteuer drin sind. Was jetzt gebraucht wird, wäre eigentlich Abenteuer. Mehr, dass man das ganze tolle Quellenmaterial auch sofort spielen kann. Momentan in unserer Liste an zu übersetzenden Materialien gibt es nicht so viel an Abenteuermaterial, einfach weil die Mutterfirma, deren Lizenz wir weiterarbeiten, einfach nicht so viel draußen hat, was lohnenswert ist zu übersetzen. Aber unsere Spieler haben ja bestimmt tolle Ideen, die man umsetzen kann, wo man sich selbst verwirklichen kann. Also haben wir einen Abenteuerwettbewerb ausgerufen. Schickt uns eure RuneQuest-Abenteuer. Grundvoraussetzung ist nur, sollen die aktuellen Regeln verwenden und in einer quasi bronzezeitlichen Fantasy-Welt spielen. Zu gewinnen gibt es als ersten Preis eine RuneQuest-Leder-Edition, limitiert auf 4 Stück. Als zweiten und dritten Preis jeweils ein Quellenband Corantia oder das Toskanische Imperium. Dazu machen muss man einfach nur das Abenteuer zu Papier bringen und an uns einschicken. Okay, dann hoffen wir mal auf viele Einsendungen, dass wir was zu lesen haben und ihr demnächst was zu spielen bekommt. Und ansonsten sage ich dann mal, war es das für diese Folge. Wir hören uns im nächsten Monat wieder. Da werden wir dann mal etwas detaillierter über die Hintergrundwelt Glorantha sprechen. So zumindest aktuell der Plan. Wie viele Stunden soll das über der Podcast dauern? Ach, ich werde dich schon bremsen. Passt schon. Okay, dann war es das erstmal für heute. Ich sage tschüss, bis demnächst. Und tschüss auch von mir.